Pilatus aber gedachte, dem Volk genug zu tun, und gab ihnen Barabbas und überantwortet ihnen Jesu, dass er gegeißelt und gekreuziget würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richthaus und riefen zusammen die ganze Schar und zogen ihm ein Purpur an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du! Das Haupt mit dem Roh und verspeien.